Hallo ihr Lieben, hey, cool, dass du da bist heute und herzlich willkommen auch alle zu Hause vom Screen oder von wo auch immer du gerade zuschaust. Hey, ich bin pumped, weil ich träume von Erweckung. Gibt's noch jemand in diesem Raum, der auch von Erweckung träumt? Yes! Deshalb bin ich vor 8 Jahren mit meiner Familie aus NRW hergekommen. Wir wollen Teil sein von Erweckung in Deutschland. Und deshalb habe ich auch in meiner Küche so einen Rezeptehalter stehen mit Erweckung drauf, dass ich das auf keinen Fall vergesse. Und Kochen ist eh nicht so mein Ding. Und vielleicht denkst du jetzt, Erweckung, Revival, habe ich noch nie gehört. Tina, kannst du mir das erklären? Ja, ich sag dir einfach, was ich vor meinem inneren Auge sehe, wenn ich an Erweckung denke, okay? Also das Erste, was ich sehe, ich bete für Menschen, wir beten für Menschen und sie werden instant geheilt. Sie stehen aus dem Rollstuhl auf und das in einer hohen Frequenz. Ich sehe vor meinem Auge ein Raum, wo so viel Gott und Liebe ist, dass es uns umhaut. Und ich sehe, wie wir anbeten, wie wir worshipen, als gäbe es keinen Morgen. Und meine Freunde, die von Gott nichts wissen wollen, werden auf einmal offen für Jesus. Das ist Erweckung. Aber weißt du, was ich nicht vor meinem inneren Augen sehe, wenn ich an Erweckung denke? Ein Wohnzimmer mit einer kleinen Gruppe, Christen, die sich treffen, Gemeinschaft haben, Gott erleben. Das sehe ich nicht. Aber was, wenn Erweckung in unserem Wohnzimmer beginnt? Und was, wenn Gott Erweckung zurückhält, sie an der nächsten Ecke schon auf uns wartet, aber wir als Church Family noch nicht bereit sind dafür? Ja, und das Krasse ist, wenn du in die Geschichte der Erweckungsbewegungen reinschaust, dann siehst du, dass Erweckung tatsächlich im Wohnzimmer anfängt. Dass Erweckung tatsächlich in der Small Group anfängt. Es gibt im 18. Jahrhundert, hat John Wesley gelebt. Er hat eine krasse Erweckungsbewegung vorangetrieben. Hat auf den Straßen gepredigt, alles Mögliche. Ganz viele Leute sind zum Glauben gekommen. Aber was ist passiert? John Wesley hat aus dieser Erweckungsbewegung heraus die sogenannten Class Meetings gestartet. Class Meetings waren Gruppen von 7 bis 12 Leuten, die zusammengekommen sind, sich getroffen haben und sich eine einzige Frage gestellt haben: Wie geht es deiner Seele? Wie geht es dir ganz tief im Inneren? Wie geht es deinem Herzen? Und wie kannst du mit deiner Seele Jesus Christus ähnlicher werden? Das ist die einzige Frage, die sie sich gestellt haben. Und was haben sie gemacht? Sie sind in diesen Gruppen Jesus ähnlicher geworden. Das sind krasse Dinge passiert. Leute haben sich nicht nur für Jesus entschieden, sondern sind langfristig in Jüngerschaft gewachsen. Und das hat den Erfolg dieser Erweckungsbewegung ausgemacht. Und John Wesley war quasi der Erfinder der Small Group. Krass, oder? Wir leben heute Small Group und das machen wir in unserer Kirche, gell? Wir sagen, wir treffen uns unter der Woche, kommen in kleinen Gruppen zusammen, lesen gemeinsam in Gottes Wort und wachsen gemeinsam auf Jesus zu. Das ist Small Group. Und das haben wir uns abgeschaut von John Wesley. Aber John hat sich das auch noch abgeschaut und zwar von Jesus. Jesus selbst war der erste Gründer von der Small Group und Jesus hat nicht die erste Kirche gestartet, aber die erste Small Group. Und zwar 12 junge Männer hat er um sich herum versammelt und hat sie rausgerufen und hat gesagt, hey, lasst uns gemeinsam Leben teilen, lasst uns 3 Jahre miteinander unterwegs sein. Ich werde euch alles beibringen, was ich über Gott und über meine Beziehung zu ihm gelernt habe. Und das hat er gemacht und er hat eigentlich in dieser Zeit, in seiner Small Group, hat er unsere 3 Small Group Werte gelebt. Und diese Werte sind, der erste ist Gott erleben. Und du siehst es zum Beispiel in Lukas 9, Vers 28, da heißt es, dass Jesus mit Petrus und Johannes und Jakobus gemeinsam auf den Berg hochgeht, um zu beten. Spannend, oder? Jesus geht nicht allein auf den Berg, um zu beten, sondern er nimmt bewusst Leute mit rein. Er teilt diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, die er auch alleine hätte haben können, mit anderen Menschen. Und sagt, ich zeige euch, wie ich bete. Ich zeige euch, wie ich Beziehung mit dem Vater lebe. Und was passiert? Wir lesen da in Vers 29. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Da passiert Veränderung in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und genau das passiert auch bei seinen Jüngern. Sie denken sich so, boah krass, was passiert hier? Aber das ist genau Jüngerschaft. Das ist das, was in Small Groups passiert. Und dann geht's weiter. Das Zweite, was sie in ihrer Small Group erleben, ist, sie werden persönlich. Wir lesen in Matthäus 26, dass Jesus in dem Zeitpunkt, wo er aufs Kreuz zugeht, mit seinen Jüngern gemeinsam einen Moment teilt, der sehr, sehr persönlich ist. Er sagt zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus legt seine ganze Seele auf den Tisch und sagt, hey, mir geht's gerade richtig schlecht. Ich bin tief traurig, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie ich hier weitergehen soll. Und er legt es vor seinen Jüngern offen und ehrlich auf den Tisch und dadurch baut er eine Kultur der Ehrlichkeit. Und genau das ist so wichtig, wenn wir gemeinsam unterwegs sind als Small Group. Du brauchst diesen Rahmen der Ehrlichkeit, um wirklich dein Herz teilen zu können. Und das Dritte ist, sie wachsen gemeinsam geistlich. Wir lesen in Markus 9, Vers 28, dass Jesus seine Jünger immer wieder rausschickt. Gell, der geht immer so in Zweiergruppen los, schickt sie los und er fordert sie richtig heraus. Die müssen dann da losgehen, für Kranke beten, Dämonen austreiben, alles Mögliche. Haben sie noch nie gemacht. Aber Jesus lässt sie einfach mal machen, weil er möchte, dass sie in ihrer geistlichen Autorität wachsen. Und dann kommen sie zurück und sagen, hey, Jesus, voll krass, wir haben coole Dinge erlebt, aber irgendwie diesen einen Geist, den haben wir nicht weggekriegt. Wie geht denn das? Und Jesus hilft ihnen und sagt, hey, dieser eine Geist, schreibt er hier in Vers 28, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch das Gebet, durch die Beziehung mit dem Vater. In der Beziehung mit dem Vater zeigt er dir, was du machen kannst, damit dieser Geist geht. Weil er geht mit seiner Autorität und nicht mit deiner Autorität. Und schon lernen die Jünger was. Sie wachsen gemeinsam geistlich in ihrer Beziehung mit Jesus, in dieser Small Group. Und du merkst schon, für Jesus war Jüngerschaft nicht was Nebensächliches, sondern für ihn war das, was er hauptsächlich gemacht hat. Jesus hat nicht hauptsächlich die Kirche gebaut. Jesus hat nicht hauptsächlich zu Leuten gepredigt, sondern hauptsächlich Jüngerschaft gelebt. Das Ding ist, wenn du und ich, wenn wir das hören, dann haben wir manchmal diesen Reflex in uns, der sagt, wie in diesem GIF, ich habe so ein Baby, ich krieg gerade jemanden anvertraut, der entscheidet sich jemand für Jesus und ich gebe das Baby einfach weiter. Oder? Kennst du das? Im Dezember kriegen wir unsere kleine Tochter. Ich kann mir das nicht vorstellen, meine kleine Tochter aus der Hand zu geben. Ich bin doch nicht blöd. Ich stelle mich doch nicht an die Bushaltestelle und gebe das Kind einfach weg. Das mache ich nicht. Aber ganz oft denken wir so, ich kriege jemanden anvertraut, der entscheidet sich, ein Arbeitskollege von mir, mit in die Kirche zu kommen und ich sage, ja, melde dich hier mal bitte an beim Discipleship Day. Such dir mal eine Small Group, hier hast du den Group Finder. So, das machst du doch nicht, sondern du gehst mit ihm Wege und genau das macht Jesus. Aber das Ding ist, oft haben wir diesen Reflex, diese langfristigen Beziehungen, dieses mit Leuten durch Höhen und Tiefen gehen, durch die tiefsten Täler gehen, durch Nöte gehen. Das ist gar nicht so einfach, oder? Und deshalb geben wir das lieber ab, weil es ist ja so herausfordernd. Aber Jesus ermutigt uns dazu, zu sagen, nee, wir bleiben da dran. Weil weißt du was? Die gute Nachricht von Jesus ist nicht nur, Jesus holt dich heraus aus deiner Gefangenschaft. Jesus holt dich heraus aus deiner Sünde. Er holt dich raus aus deinem alten Leben ohne Gott. Sondern er ruft dich gleichzeitig und vor allem hinein in ein neues Leben mit ihm. Er ruft dich hinein in das Reich des Lichts. Er ruft dich hinein und adoptiert dich in seine Familie hinein. Du bist Königstochter, du bist Königssohn. Gerettet durch ihn. Du bist gerettet in eine Familie, in eine Kirche hinein. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Und deshalb ist die frohe Botschaft von Jesus nicht nur Errettung, sondern auch ein geistliches Zuhause. Das gehört zu seiner guten Nachricht dazu. Die Frage ist, hast du das für dich angenommen, dass es seine gute Nachricht ist? Weil wenn du am Ende reinschaust, was Gottes Auftrag ist, den er seinen Jüngern mitgibt, heißt es in Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Da werden die Evangelisten gleich hellhörig und sagen sich, ja, ich will rausgehen und die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Und dann heißt es, und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Oh, jetzt muss ich an denen dranbleiben und mit denen Jüngerschaftsschritte gehen. Das dauert ja ewig. Und das soll ich jetzt machen. Und plötzlich ruft Jesus uns auf, Hirten zu sein. Und dann geht's weiter. Und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Yay! Und die Evangelisten springen auf und sagen, ja, komm, wir machen diese Entscheidung mit Jesus jetzt fest, wir taufen sie. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Krass, das dauert ja ewig, bis ich alles tue, was Jesus mir sagt. Alles, was in seinem Wort drin steht. Aber genau so hält Jesus diese Spannung und Jesus lädt uns dazu ein, Evangelisten und Hirten zu sein. Das ist seine Einladung an dich und mich heute. Und ich frage mich, haben wir diesen Reflex in uns drin, dass wir das sagen? Weil das Ding ist, für Evangelisten ist es ihr Reflex zu evangelisieren. Jüngerschaft braucht Planung. Und vielleicht ist es dein Moment, wo du dir einfach ehrlich eingestehen kannst und sagst, ich kann Jüngerschaft nicht so einfach, ich muss das planen. Ja, dann trag sie in den Kalender ein, setz dir einen Reminder. Lass uns anfangen, Jüngerschaft zu leben und nicht nur darüber zu reden. Weil das Ding ist, wir haben die letzten Wochen gehört, Erweckung passiert dann, wenn Nichtbeter anfangen zu beten. Wenn Nicht-Evangelisten anfangen, das Evangelium zu teilen. Und wenn Nicht-Hirten anfangen, Jüngerschaftsschritte zu gehen. Und ich frage mich, wie ich das machen soll, weil ich bin kein trainierter Hirte. Und ich frage mich, ich brauche eigentlich so eine Art Hirtentraining, oder? Tina, du hast da schon Erfahrung gesammelt im Thema Hirtentraining. Wie funktioniert denn das? Absolut. Also Jesus redet immer wieder von diesem Bild Hirte und Schafe. Und er sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Wenn er davon schreibt, was es heißt, Menschen zu begleiten. Und ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Schafen, aber ich habe die Erfahrung dieses Jahr mit Kühen gemacht. Ich habe schon lange auf meiner Bucketlist stehen, dass ich mal wie so ein echter Cowboy Kühe treiben will. Und ich durfte dieses Jahr eine Woche nach Colorado gehen und das machen. Und ich sag euch, es war herrlich. Ich habe es geliebt, die Landschaft, alles. Aber es gab sie auch diese Momente, so nach 5, 6 Stunden im Sattel, wo ich gedacht habe, ihr wunderschönen Kühe, ich verstehe euch nicht, seid ihr eigentlich dumm? Und ich habe viel gelernt, was es heißt, eine Herde zu hüten und zu weiden. Und 2 Punkte bringe ich dir heute mit. Der erste Punkt ist, ohne Cowboys keine Herde. Ohne Hirten keine Herde. Und zwar, diese Kühe, die laufen da so lang und die gehen selten einfach den direkten Weg geradeaus. Nö, die schauen rechts und links, da sind Büsche, da ist es grün und schattig und da ist nettes Gras und die biegen einfach ab und 2, 3, 4 hinterher und die Kälber auch noch. Und schon nach 5 Minuten hast du keine Herde mehr, wenn du denen nicht nachgehst. Und die laufen den Berg runter und wieder hoch über Steine, über Baumstämme, durch einen Sumpf, über einen Stacheldraht, alles dabei und ich muss hinterher. Und ich muss euch sagen, ich sehe da gewisse Parallelen zu uns Menschen auch. Wir gehen doch selten den geraden Weg, oder? Okay, dreh dich mal kurz zu deinem Nachbar um und sag, ich habe auch manchmal meinen eigenen Kopf. Ich habe auch manchmal meinen eigenen Kopf. Ich kann unglaublich stur sein, wenn ich was will oder wenn ich etwas nicht will. Und ich heiße auch noch Kalb. Ach, du liebe Güte. Ich sehe das bei uns Menschen. Ich sehe die Parallele so krass. Ich mache dir ein Beispiel. Wir laufen, wir sind unterwegs und wir laufen jemandem hinterher. Der macht vielleicht Yoga, ich mache es einfach auch. Oder zum Beispiel, wir haben dieses Gebot und diese göttliche Idee bekommen, den Sabbat zu halten. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und das ist gut für uns. Und trotzdem tue ich oder auch manche von uns das so oft nicht, einen freien Tag ausruhen und wieder neu auftanken. Und das heißt, wir finden uns irgendwann wieder bis zu den Knien im Sumpf oder in irgendeinem Stacheldraht verheddert. Wir sind total erschöpft und wir kommen da nicht wieder alleine raus. Dafür brauchen wir Menschen. Wir schaffen das nicht alleine. Oder der zweite Punkt, den ich gelernt habe, ist, Kühe treiben ist alternativlos. Jüngerschaft ist auch alternativlos. Es gibt keine Abkürzung. Also am Anfang dieser Woche bin ich hinter diesen Kühen hergeritten und habe gedacht, meine Güte, geht das auch schneller? Kann man das nicht mit dem Hubschrauber machen oder mit der Motocross-Maschine? Müssen wir hier den ganzen Tag hinter diesen Kühen herreiten? Ja, weil es gibt Gebirge, es gibt Büsche, Wälder und Stellen, da kommst du einfach nur mit dem Pferd hinterher. Und du gehst den ganzen Weg mit. Du gehst den Berg runter und du gehst den wieder rauf und du holst die Kuh da raus. Und es gibt keine Abkürzung. Kühe treiben ist wunderschön, wirklich, I love it. Aber es ist wunderschöne, harte Arbeit und es gibt keine Abkürzung. Und bei Menschen ist es das Gleiche. Vielleicht hast du das sogar selber schon mal erlebt. Ich glaube, dass niemand von uns ankommt, wenn wir alleine sind. Wir brauchen Hürden in unserem Leben. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die handelt auch von Schafen und Kühen und Hirten. Und zwar ist es eine Unterhaltung zwischen Jesus und seinem besten Freund Petrus. Und das Setting ist folgendes. Sie sitzen am See Genezareth, nicht am See, nicht am Tegernsee zum Frühstück, sondern am See Genezareth. Jesus ist gestorben, gekreuzigt worden und auferstanden und er besucht seine Jünger. Und die Unterhaltung ist besonders, weil es ist das erste Mal diese Unterhaltung zwischen Petrus und Jesus. Und Petrus hat vor der Kreuzigung seinen Freund dreimal verleugnet. Also, besondere Unterhaltung. Lasst uns die zusammen angucken. Ich lese es dir vor. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte dann: Dann weide meine Lämmer. Bisschen zu früh, gar kein Problem. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte dann: Hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Liebst du mich? Ich weiß, hier sind so viele Leute im Raum, die Jesus lieben. Ich liebe Jesus. Niemand kann es mit meinem sturen, zerbrochenen, egoistischen Herzen aufnehmen, außer dieser Jesus. Und ich frage mich, was meint Jesus, wenn er fragt: Liebst du mich? Und ich habe dir drei Punkte mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie was mit unserem Leben zu tun haben können. Und ich liebe diese Geschichte auch, weil du so das Herz von Jesus kennenlernst. Vielleicht kennst du ihn noch nicht persönlich. Hier siehst du sein Herz. Der erste Punkt: Das erste Mal liebst du mich, ist: Liebst du mich trotz deiner Limitierung? Petrus hatte seinen besten Freund verleugnet und er hat vorher noch gesagt: Ich werde für dich sterben. Aber er hat versagt. Und Jesus sagt: Liebst du mich? Dann mache ich deine Limitierung weg. Und vielleicht hast du jetzt Jesus nicht verleugnet in dem Sinne, aber vielleicht sagst du: Tina, wie kann ich ein Hirte sein? Ich schaff's noch nicht mal, morgens aufzustehen, stille Zeit zu machen. Oder schau dir meine Ehe an. Oder wie ich mit meinen Kindern umgehe. Wie könnte ich ein Hirte sein? Und Jesus sagt: Liebst du mich? Weide meine Schafe. Das zweite: Liebst du mich? Heißt: Liebst du mich mehr als die anderen? Und dazu musst du wissen, die saßen da zusammen, die Freunde von Jesus und Petrus, und Jesus sagt: Liebst du mich mehr als die anderen? Und man könnte es übersetzen mit: Liebst du mich mehr als die anderen, die hier sitzen? Oder man könnte übersetzen: Liebst du mich mehr als die anderen Dinge, die hier liegen? Und sie saßen am See, da lagen noch die Fischerboote, da lagen noch die Netze. Und du kannst es übertragen auf die guten Dinge in deinem Leben. Liebst du mich mehr als dein Job, als das Fischerhandwerk, als deine Hobbys und als die guten Dinge, die alle in deinem Leben sind? Liebst du mich mehr als die anderen oder die anderen Dinge? Und der dritte Punkt ist: Liebst du mich, auch wenn es dich etwas kostet? Liebst du mich, auch wenn es dich etwas kostet? Weil die Geschichte geht weiter und Jesus sagt zu Petrus: Als du jung warst, hast du gemacht, was du wolltest, aber im Alter wird man deine Hände zusammenbinden und dich an einen Ort führen, wo du gar nicht hin willst. Und daran sehen wir, dass Petrus mal als Märtyrer sterben wird. Was ich daraus verstehe und sehe, ist, dass wenn wir anfangen, Hirten zu sein, egal ob für eine Person oder für viele, es unseren Charakter und unseren Glauben katapultiert auf ein Level wie auf das von einem Märtyrer. Das ist krass schwer, es ist aber auch krass schön. Und ich frage mich, was würde passieren, wenn wir alle diesen Hut aufsetzen? Wenn wir alle uns diesen Hut aufsetzen würden und Cowboys werden für die Herde von Jesus. Egal, ob du denkst, dass du das kannst oder nicht, egal, ob Platz in deinem Leben ist und egal, wie hoch der Preis ist. Und ich habe dir ein paar Jungs mitgebracht, super coole, den Hannes aus dem ICF Freising. Ich setze mich mal zu euch. Weil ich es so liebe, von Leuten zu hören, die genau das erlebt haben. Hannes, du bist vor ein paar Jahren in die Church gekommen. Du kanntest Jesus noch nicht persönlich. Deine wunderschöne Frau hat dich mitgebracht. Und dann warst du in dieser verrückten Kirche und hast erlebt, wie Menschen in dein Leben reingesprochen haben und dich an die Hand genommen haben und Hirte waren für dich. Erzähl uns davon. Genau, bei mir war es am Anfang so, als ich im ICF gelandet bin, dass es eine krasse Lüge in meinem Leben gab. Und zwar war die Lüge, dass ich eine schreckliche Stimme habe, dass ich nicht singen kann. Und sobald ich singe, laufen quasi die Menschen schreien vor mir weg. Diese Lüge, die gab es fast 20 Jahre lang in meinem Leben. Und ich bin dann in den Celebrations drin gestanden und habe gesehen, hey, alle worshipen, alle gehen ab. Nur ich hatte Angst, dass mich vielleicht der oder die nebenan hört mit meiner schrecklichen Stimme. Und so konnte ich einfach nicht mitworshipen, obwohl mir das einfach krass am Herzen gelegen ist. Und es hat einige Zeit gedauert, aber irgendwann nach der Celebration kam dann jemand auf mich zu und hat einfach so gesagt, hey Hannes, du hast so eine schöne Stimme, du kannst so schön singen, ich habe dich summen gehört. Bist du irgendwie im Chor oder bist du in einer Band? Und dieser Moment, der hat mein Leben komplett verändert, weil ich habe in diesem Augenblick gewusst, es war einfach eine Lüge in meinem Leben, die ich 15 Jahre und länger geglaubt habe. Und die Stimme, die mir Gott gegeben hat, die ist perfekt. Und seit diesem Moment kann ich das sagen, ich worshipe mit wie ein Verrückter. Ich gehe aus mir raus, ich lasse keine Gelegenheit aus, mitzusingen. Also komplette Veränderung und mega cool. Eine zweite Situation, in der ich war, ich habe Get Free gemacht. Im Get Free geht es darum, einfach Lasten loszuwerden, die sich über Jahre aufgebaut haben. Ich war da mit coolen Männern, wir wollten Sachen ans Kreuz bringen und ich hatte richtig Schiss davor. Denn da waren so Sachen wie zum Beispiel Minderwert, Sachen, die ich einfach mit keinem geteilt habe, mit meiner Frau nicht, mit meinem besten Kumpel nicht. Und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht hier mit Männern, die ich gerade erst kennengelernt habe, so ehrlich werden und das Tiefste aus mir raus, diese Sorgen, diese Ängste, ja, zu teilen. Und dann war einfach der erste Abend und die Jungs sind vorausgestartet, die haben da Sachen ans Tageslicht gebracht von ihnen selbst und ich habe mir gedacht, wie cool ist denn das? Sie kennen mich gar nicht und die sind so ehrlich und bringen Sachen ans Kreuz. Und ich habe daraus gelernt, ich bin durchgestartet, ich habe alles aufgeräumt in meinem Leben, ich bin ehrlich geworden, weil diese Jungs mir vorausgegangen sind. Und ich bin Gott einfach so dankbar, dass er mir Menschen an die Seite gegeben hat, von Anfang an, die mich an die Hand genommen haben und die einfach meinen Glauben so krass gestärkt haben. Mega. Yes, danke. Cool, lieber Hannes. Und ich liebe das, weil ich finde, da klingt die Jüngerschaft so einfach. Oder? Also so will ich das auch. Ich denke mir so, ja super, lass uns das doch auch machen. Und ich glaube, es ist eine Lüge, dass Jüngerschaft schwer ist. Weil ich habe immer gedacht, dass Evangelisation voll schwer ist. Von Jesus erzählen, voll herausfordernd. Und dann habe ich herausgefunden, dass du hier mit vier Symbolen einfach im Gespräch sein kannst mit Jesus und drauf hören kannst, was Jesus dir zeigt. Und plötzlich, einfach indem du Impulse vom Heiligen Geist wahrnimmst, ist es gar nicht mehr so schwer, von Jesus zu erzählen. Und genau dasselbe gilt auch für das Thema Jüngerschaft. Ich habe gemerkt, dass wenn ich einfach diese drei Small Group Prinzipien, die wir haben, einfach ernst nehme und sage, okay, wo kann ich denn mit Leuten gemeinsam Gott erleben? Wo kann ich persönlich werden? Wo können wir gemeinsam geistig wachsen? Plötzlich habe ich ein Raster dafür, um immer im Alltag zu gucken, wie kann ich Jüngerschaft leben? Und das ist super simpel. Ich merke das, ich mache das zum Beispiel jeden Sonntag nach der Celebration in Augsburg bei uns. Ich gehe von der Bühne runter, da wenn ich in der ersten Reihe stehe und nehme die Abkürzung hinten durchs Lager, gehe da schnell durch, damit ich der allererste bin, der draußen im Foyer ist. Und dann gucke ich so, wie die ganzen Leute rausgeströmt kommen und dann sage ich einfach, okay Jesus, hier bin ich, was ist dein Auftrag? Und das Coole ist, ich stelle dann einfach drei Fragen. Das erste ist, okay Jesus, wo kann ich für jemanden beten, also jemandem helfen, Gott zu begegnen? Das zweite ist, wo kann ich jemanden ermutigen oder jemanden challengen, also wo kann ich jemandem helfen, wirklich Schritte mit Jesus zu gehen und geistig zu wachsen? Und das dritte ist, wo kann ich jemandem einfach fragen, wie geht's dir? Wie geht's deiner Seele? Wie geht's deinem Herzen? Und einfach gucken, dass die Person persönlich werden kann. Und ich merke, dadurch passieren jeden Sonntag krasse Dinge. Ich gehe so erfüllt aus diesem Sonntag raus, weil ich echte Begegnungen hatte, weil ich neue Leute kennengelernt habe, weil krass Dinge aufgebrochen sind. Einfach nur, in dem ich wachsam war für Jüngerschaft. Und ich merke, es ist gar nicht mein Ding, sondern es ist Jesus in mir, der das möglich macht. Und du kannst es in allen Bereichen durchprobieren, das Thema Gott zu erleben gemeinsam. Ich habe es erlebt zum Beispiel bei Get Free. Ich habe als allererstes damals, als ich ins ICF gekommen bin, habe ich Explore und Get Free gemacht. Und bei Get Free hat der Boas das mit mir gemeinsam gemacht. Und ich habe gemerkt, meine Beziehung mit Gott war total verkopft. Und der Boas hat mir voll geholfen, diese Beziehung von der Kopfebene auf eine Herzensebene zu holen. Und ich habe gemerkt, boah krass, das Kreuz ist nicht nur wahr, sondern das Kreuz ist auch eine Kraft, die mein Leben verändert. Und das war so krass, das hat alles verändert für mich. Und genau das kannst du auch erleben, indem du einfach jemanden mitnimmst und sagst, hey, ich nehme dich an die Hand und gehe mit dir gemeinsam Jüngerschaftsschritte. Ich gehe mit dir zum Discipleship Day. Das kannst du jetzt einfach entscheiden und mit jemandem losgehen. Oder du nimmst einfach dein Wohnzimmer und sagst, hey, das ist ein Ort, wo wir ab sofort Jüngerschaftsschritte gehen. Das ist ein Ort, wo ich einfach Leute einlade und wir machen gemeinsam Explore zusammen. Oder du gehst einfach zur Kaffeemaschine und sagst, okay, Jesus, ich bin ready. Für wen darf ich beten? Bei deinem Arbeitsplatz. Und plötzlich gehst du Jüngerschaftsschritte mit Menschen. Genau dasselbe kannst du auch machen beim Thema persönlich werden. Du kannst einfach mit Leuten ins Gespräch gehen und sagen, hey, wie geht's dir denn wirklich? Was bewegt dich gerade? Oder auch, wie kann ich für dich beten? Ich habe so eine Gebetsliste, wo ich einfach immer Gebetsanliegen aufschreibe. Und plötzlich merke ich, die Leute vertrauen mir Dinge an, weil ich für sie bete und weil es auch voll wertvoll für sie ist. Selbst wenn sie nicht an Gott glauben, finden sie es trotzdem richtig cool, wenn ich anfange, für sie zu beten. Und deshalb habe ich diese Liste und werde dadurch ganz persönlich mit Leuten. Und das Dritte, geistig zu wachsen, das kannst du super easy machen. Zum Beispiel macht der Lukas das manchmal mit mir. Ich bin jemand, der ist super begeistert immer für Dinge und ich mache immer ganz viele Projekte und so. Ich liebe das, so ein Machertyp zu sein. Und gleichzeitig merke ich, dass mir ganz oft die Ruhe fehlt und dass mir ganz oft so das Prinzip vom Sabbat auch immer wieder verloren geht. Und Lukas, was ich an dir schätze, ist, dass du immer wieder dir die Zeit nimmst und einfach sagst, hey Chris, wie geht's dir gerade beim Thema Sabbat? Wo stehst du da gerade? Und das fordert mich heraus und es challenged mich, immer wieder da dran zu bleiben. Und genau das kannst du auch machen. Du kannst Leute herausfordern und einfach fragen, hey, wo stehst du da gerade in dem Thema? Du hast dir doch vor ein paar Wochen vorgenommen, das Thema Finanzen anzugehen und da Schritte zu gehen. Wo stehst du da gerade? Das ist total wertschätzend. Das hilft Leuten aber auch, dran zu bleiben und weiter geistig zu wachsen. Oder du kannst deine Small Group einfach öffnen. Vielleicht hast du eine Small Group, wo du sagst, ja, wir sind so eine Crew, wir sind halt so eine Clique, wir sind halt Freunde. Und dann aber zu sagen, nee, ich breche das bewusst auf, weil die Small Group ist ein Ort, wo Wachstum passiert. Das haben wir bei John Wesley vorhin gehört. Hey, was ist, wenn du deine Small Group öffnest als einen Ort, wo Leute dazukommen können, wo ihr gemeinsam geistig wachsen könnt? Was wäre dort möglich? Was könnte Jesus alles tun in eurer Mitte? Und genauso kannst du im 1:1 machen. Du kannst einfach mit Leuten zusammen das Bible Journal machen und mit Leuten die Bibel lesen oder Unshakeable machen und mit Leuten Schritte im Thema Finanzen gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir schaffen das nicht aus uns heraus. Du und ich, wir können das nicht tun. Aber Jesus in uns kann es tun. Und das Ding ist, eigentlich ist es super simpel. Weil du setzt dich an den Tisch mit Menschen und du verbringst echte Gemeinschaft. Wir haben hier unseren Tee stehen. Du könntest hier genauso gut dein Käffchen stehen haben oder dein Bier oder dein Wein. Und dann hast du Gemeinschaft. Und das ist der Schlüssel von Jüngerschaft. Jesus hat mehr Zeit an Tischen verbracht als auf Bühnen. Und vielleicht ist es für dich dran, Zeit am Tisch zu verbringen und mit Menschen Jüngerschaft zu leben. Weil ich sag mal so, es werden tendenziell mehr Menschen in dein Wohnzimmer reinkommen als hier in diesen Raum. Die Hürde, hier reinzukommen, in die Kirche zu kommen, ist viel größer, als in dein Wohnzimmer zu kommen. Was ist, wenn du dein Wohnzimmer öffnest und dort einen Raum schaffst, wo Erweckung passiert? Und ich will dich ermutigen, weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann dreht sich dein Leben eigentlich um zwei Tische. Der eine Tisch ist der Altar, wo du deine Beziehung mit Jesus lebst, und der andere Tisch ist dein Esszimmertisch, wo du Gemeinschaft hast mit Menschen. Was wäre, wenn wir das ernst nehmen würden? Was wäre, wenn wir Hirten werden würden? Weißt du, für mich ist manchmal das Wort Hirte sein unsexy. Ich sag's ganz ehrlich. Das klingt so soft, das klingt nach so einem Softie-Typ. Das will ich eigentlich nicht sein. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir Jesus anschaue, Jesus sagt selbst, ich bin der Oberhirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und Jesus hätte sich jeden Titel aussuchen können. Er hätte sagen können, ich bin der Oberbarber of the Universe oder so, gell? Aber er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Wenn Jesus sich diesen Titel raussucht, wer bin ich, dass ich das nicht möchte? Weißt du, weil oft stellen wir uns den Hirten so weich vor, aber weißt du was, der Hirte ist auch derjenige, der, wenn die Schafs, Herde angegriffen wird. Wenn der Löwe kommt, ist er derjenige, der dem Löwen in die Fresse haut. Das ist der Hirte. Der Hirte ist der Kämpfer, der Hirte ist der Beschützer, er ist der Verteidiger. Er ist derjenige, der für die Herde einsteht, wenn der Aufseher weggeht. Weil es gibt zwei Kategorien von Menschen, die eine Herde betreuen. Der eine ist der Aufseher im alten Vorderen Orient und der andere ist der Hirte. Der Aufseher, der steht einfach hier außerhalb von der Herde und er beobachtet und er guckt, okay, sind genug Schafe hier in der Teilherde und hier in der Teilherde. Er ist der Micromanager der Herde. Und er guckt, dass sie genug Futterplätze haben, dass alles da ist. Aber weißt du, was der Hirte macht? Der Hirte setzt sich mit an den Tisch. Der Hirte ist auf Augenhöhe unterwegs mit den Schafen. Der Hirte interessiert sich für die Schafe. Er weiß sogar, das eine Schaf heißt Tina und das andere heißt Hannes. Er kennt die Namen der Schafe. Warum? Weil er viel Zeit mit der Herde verbringt. Was wäre, wenn wir das auch tun würden? Was wäre, wenn Jesus in uns als Hirte an unseren Tisch kommt? Ich glaube, was wir dazu zuerst brauchen, ist eine Begegnung mit diesem Hirten. Und deshalb wünsche ich mir, dass du dir das jetzt vorstellst, dass Jesus sich zu dir an den Tisch setzt, dass Jesus zu dir an den Tisch kommt und sagt, du Chris, du, und jetzt setzt deinen Namen ein, du bist mein geliebtes Schaf, du darfst Teil sein von meiner Herde. Und vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen und noch nie gesagt, ja Jesus, ich will Teil werden von deiner Herde. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, ich will das annehmen, was du für mich getan hast. Ich will das annehmen, Teil zu werden von deiner Herde. Ich will dein Kreuz annehmen, was du für mich getan hast. Du bist der Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Und ich nehme das an für mich, weil ich möchte dieses Leben leben, das du für mich bereithältst, das Leben in Fülle. Jesus sagt, ich bin der Hirte und ihr seid die Schafe. Und wenn wir seine Stimme hören, dann lesen wir im Psalm 23, dann wird uns nichts fehlen. Und jetzt stell dir mal dein Leben vor, ohne dass dir was fehlt. Das ist das großartigste Leben überhaupt. Und deshalb lass uns jetzt gemeinsam die Augen schließen. Und du kannst jetzt diese Entscheidung treffen, zu sagen, Jesus, ich will Teil werden von deiner Herde. Jesus, ich will dich als Hirten annehmen für mein Leben. Ich habe es satt, alleine unterwegs zu sein. Ich habe satt, ungeführt, wie so eine dumme Kuh ums Leben rumzulaufen. Ich will von dir, Jesus, an die Hand genommen werden. Lass uns unsere Augen geschlossen lassen. Und wenn du sagst, Jesus, ich will jetzt Teil werden von deiner Herde, ich will mich da einklinken, dann heb doch einfach mit mir gemeinsam die Hand und sag, ja, Jesus, ich will Teil werden von deiner Herde. Ja, Jesus, ich will wieder neu dich annehmen als meinen Hirten. Nicht als meinen Aufseher, nicht als meinen Kontrolleur, als meinen Hirten, der sich um mich kümmert und mich versorgt. Und wenn du diese Entscheidung jetzt treffen möchtest, dann lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen und sagen, ja, Jesus, ich nehme dich an als meinen Hirten. Ganz neu oder zum allerersten Mal. Und wir beten das alle gemeinsam aus. Lass uns das laut beten. Jesus, danke, dass du mein guter Hirte bist. Mit dir habe ich alles, was ich brauche. Es tut mir leid, wo ich bockig war und nicht auf dich gehört habe. Ich kehre um zu dir. Danke, dass du am Kreuz dein Leben für mich gegeben hast. Ich nehme deine Vergebung an. Ich nehme deine Liebe an und ich empfange deinen Geist. Ich entscheide mich, Teil deiner Herde zu sein. Danke, dass mir nichts mangelt mit dir. Amen. Hey, und lass es in dieser Gebetshaltung bleiben. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie diesen Reflex gehabt oder die Entscheidung getroffen, dass du ein Hirte sein könntest. Vielleicht hast du gedacht, ich kann das nicht oder ich will das nicht und es ist nicht attraktiv. Aber ich habe erlebt, dass wenn ich im Gebet etwas entschieden habe mit Jesus, dann konnte ich das auf einmal umsetzen in meinem Alltag. Und ich habe in der letzten Woche gesehen, in den Zahlen von unserer Location in Freising, wie viele Menschen da gerade sind, die Gott erleben und wie wenige Menschen eine Kleingruppe haben oder schon jemand haben, der sie an der Hand nimmt. Und es hat mein Herz gebrochen. Und vielleicht gibt es eine Gruppe, 2, 3 Leute, eine Kleingruppe, die nur darauf wartet, dass du endlich aufstehst und anfängst, ein Hirte zu sein. Du kannst jetzt einfach mit mir mitbeten in deinem Herzen, Jesus, es tut mir leid, wo ich Lügen geglaubt habe und mich nicht getraut habe, als Hirte aufzustehen, zu schauen nach Menschen. Und ich gebe dir diese Lüge jetzt, dass mein Leben zu voll ist, dass andere das machen können. Und wenn du das möchtest, dann nimm doch jetzt deine Hand und stell dir vor, so wie vor deinem inneren Auge, und setz dir diesen Hut auf, diesen geistlichen Cowboy-Hut. Und nimm das damit an. Du kannst dir sogar abholen, wie der aussieht. Dein Cowboy-Hut ist noch viel cooler als meiner. Setz ihn auf. Du bist ein Cowboy. Das ist deine Berufung. Danke, Jesus, dass du uns berufst, dass du uns einsetzt über eine kleine Herde und dass du uns auch befähigst. Und ich danke dir, dass es Spaß macht. Ich danke dir, dass es geil ist, ein Cowboy zu sein. Ich danke dir, dass du mit uns reitest. Amen. Wir hoffen, dass der Podcast dich inspiriert hat und dir neue Ideen für deine Beziehung mit Gott gegeben hat. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.